Also Sarah a.s. war die erste Frau von Ibrahim a.s. Als der König von ihr hörte, wollte er sie sehen und er nahm sie dann zu sich. Als er sie anfassen wollte, wurde seine Hand gelähmt. Da hat er zu Sarah gesagt: Mach Dua zu Allah, dass er mich heilt. Danach hat Sarah Dua gemacht. Da wurde seine Hand geheilt. Hat es zum zweiten Mal gemacht. Er hat wieder seine Hand ausgestreckt, wurde wieder gelähmt. Hat danach das Gleiche, hat wieder Dua gemacht und dann beim dritten Mal wieder, wurde wieder gelähmt, hat sie wieder Dua gemacht. Danach hat er gesagt, du bist eine Hexe oder so oder eine Zauberin. Da wollte er ja weit weg von ihr, weil er hatte sozusagen Angst dann und hat ihr sogar noch ein Geschenk gegeben. Und das Geschenk war Hajar, a.s. Also Hajar, ja, eine Sklavin von Pharaon, eine Sklavin, hatte dann ihr noch so geschenkt. Taib. Und im Sahih al-Bukhari ist erwähnt, dass Ibrahim a.s. Sich die Sunna der Fitra erhielt und mit 80 Jahren durchführte. Yani die Sunna der Fitra, also die Beschneidung. Als ich dann mit 80 Jahren beschnitten und da hatte das erhalten. Diese, wie sagt man, diesen Befehl, yani, als er 80 Jahre alt war. Ibrahim a.s. und seine Frau waren die einzigsten Gläubigen. Und bis ins Alter von 80 Jahren blieben sie kinderlos. Ibrahim a.s. und Sarah a.s., die sind schon alt geworden. Und die hatten keine Kinder. Sarah a.s. gab Ibrahim a.s. Hajar zur Frau, damit sie ein Kind bekommen. Also Hajar. Der König, der Herrscher, hatte Hajar Sarah als Geschenk gegeben. Und na, und Allah sagt in Sura 37, Vers 101: Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen, Ghulamun Halim, bezieht sich auf Ismail a.s. Sura 37, Vers 101. Und Sura 15, Vers 53, wir verkünden dir einen kenntnisreichen Jungen, Ghulamun Alim, yani. Das bezieht sich auf Ishaq a.s. In Fath al-Bari sagt Ibn Hajar, dass zum Zeitpunkt der Hijra Ismail a.s. 2 Jahre alt war. Jetzt lese ich einen langen Hadith in Bukhari vor. Mitten in der Wüste, ohne Bevölkerung. Ibrahim a.s. ließ seine Frau und sein Kind zurück. Seine Frau fragte ihn dreimal, also warum lässt du uns zurück oder so, hier ist es komplett leer und so weiter, weil damals Mekka, das war komplette Wüste, yani, und Gebirge, da war kein einziger Mensch, yani. Und Ibrahim a.s. hat sie dort gelassen und ohne und nur ganz wenig Essen und also das Trinken und keinen Fluss oder so. Und seine Frau hat ihn dann dreimal gefragt, warum er das macht. Und so weiter. Aber weil es ein Befehl von Allah war, konnte er sich dagegen nicht auflehnen. Also er musste Allah gehorchen. Sie lebten von Datteln und Wasser, bis alles leer wurde. Und Ismail a.s. schrie vor Hunger. Hajar bestieg den Berg Safar und ging dann zu Marwa und machte dies 7 Mal. Und das ist dieser Sa'i, den wir bei der Hajj machen. Wir gehen zu El Marwa, diesem Berg, oder diesem Gipfel. Oder, und danach geht man zu Safa. Safar. Naam. Also erstmal Safar und dann Marwa und dann hin und her und hin und her siebenmal. Yani. Und als sie beim letzten Mal war, bei Marwa, hörte sie ein Geräusch und ging nach Hause. Und Jibril a.s. war da und fegte mit seinem Flügel oder Fuß und es kam Wasser. Und weil es eine Wüste war, versuchte sie es einzudämmen und sagte dabei, Sem, Sem, Sem. Ja, eine Stopp. Sem heißt Stopp. Das Sem-Sem-Wasser heißt ja eine Stopp-Stopp-Wasser. So ungefähr übersetzt. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn sie es nicht gemacht hätte, wäre es ein fließender Fluss geworden. Aber sie hat das so eingedämmt, yani, so wie eine Quelle mäßig, weil sie Angst hatte, dass sie sonst in der Sand versiegt. So, jetzt hatte sie Wasser. Jetzt hatten sie Wasser, aber kein Essen und keine Gesellschaft. Weil ein Mensch, der zum Beispiel in Einzelhaft sitzt im Gefängnis, auch wenn er Essen und Trinken hat, es wird ihn psychisch sehr belasten, weil er alleine ist. Taib. Und später dann kam der Stamm der Jurhum hieß. Jurhum. Der Stamm der Jurhum kam danach, weil sie Vögel am Himmel gesehen haben. Was heißt Vögel am Himmel? Das heißt, da gibt es Wasser. Und sie gingen hin und sahen eine Frau und Kind. Also Hajar und Ismail a.s. Und fragten sie eine merkwürdige Frage. Sie fragten sie, also die merkwürdige Frage war, dürfen wir hier bleiben? Was daran merkwürdig, weil sie waren eine Gruppe Kämpfer, sie hätten sie gar nicht fragen müssen sozusagen, also sie hätten sie einfach töten können oder so. Aber das zeigt, dass sie sehr edel waren. Das zeigt, dass sie edel waren, weil sie haben die gefragt. Und die Frau, Jane Hajar, gab eine noch seltsamere Antwort. Sie sagte, ja, ihr dürft hier bleiben, aber ihr habt kein Recht auf das Wasser. Und sie haben das dann akzeptiert, die Jurhum. Und dieser Hadith ist in Bukhari. So, jetzt hat sie, also da hat sie Wasser bekommen und sogar noch Gesellschaft. Gesellschaft hat sie jetzt auch bekommen. Und mit dieser Gesellschaft kann sie eventuell Handel treiben und dadurch dann Essen bekommen und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie versorgt. Jetzt kommen wir zurück zu Ibrahim a.s. Und es war schwer, yani. Oder es ist schwer, seine Familie zurückzulassen. Und er machte Dua. In Sura 14, Vers 37. Unser Herr, ich habe einige aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal ohne Pflanzungen bei deinem geschützten Haus wohnen lassen. Unser Herr, damit sie das Gebet verrichten, so lasse die Herzen einiger Menschen sich ihnen zuneigen und versorge sie mit Früchten, auf dass sie dankbar sein mögen. So. Also die Jurhum, die Jurhum, der Stamm der Jurhum, lehrten Ismail a.s. Arabisch. Deswegen ist auch Ibrahim, Ismail a.s. der Vater, der Stammvater der Araber. Der Stammvater der Araber. Er selber war kein Araber, aber die Jurhum waren Araber Ismail al-Asim hat eine Frau von den Jurhum geheiratet. Er heiratete eine Frau von Jurhum. Und die Jurhum haben Ismail al-Asim aufgezogen und sie haben ihn sehr geliebt. Und sie haben ihm eine Tochter gegeben. Eine Tochter, meine ich. Also zur Ehefrau. Ibrahim Alessa war jemand, der sehr viel gereist ist. Er war sehr viel auf Reise. Und er kam mal zu Besuch und klopfte an Ismail Alessa an seiner Tür. Da machte seine Frau die Tür auf, also von Ismail Alessa. Danach sagte Ibrahim Alessa, fragte, aber Ismail Alessa war nicht da. Er war bei der Arbeit oder so. Und da hat Ibrahim Alessa seine Frau gefragt. Also Ismail Aleyhisselam, seine Frau, er hat gefragt, wie ist das Leben und so weiter. Er hat gesagt, das Leben ist schlecht, unsere Lage ist schlecht und so weiter. Also der hat sich so beschwert sozusagen. Da hat Ibrahim Aleyhisselam gesagt zu ihr, sage mein Sohn den Salam, richte ihm mein Salam aus und sage ihm, er soll seine Türschwelle ändern. Türschwelle, ich weiß gerade nicht selber genau, was das ist, aber das ist so, ich glaube, vor der Tür irgendwas. Also er sagte ihr, dass er Ismail Aleyhisselam seine Türschwelle ändern soll. Und danach ist Ismail Aleyhisselam nach Hause gekommen und hat seine Frau ihm erzählt, dass ein alter Mann gekommen ist. Und gesagt hat so und so. Da hat Ismail gesagt, das war mein Vater. Und er hat zu mir gesagt, ich soll mich von dir scheiden lassen. Danach hat er seine Frau geschieden. Danach später hat er wieder eine Frau neu geheiratet. Und Ibrahim Aleyhisselam kam wieder zu Besuch nach einer Zeit. Und er klopfte an die Tür und die Frau hat aufgemacht. Ismail Aleyhisselam war wieder nicht zu Hause. Und er fragte die Frau, wie ist das Leben? Sie hat gesagt, Alhamdulillah, alles okay, gut und so. Dann hat Ibrahim also gefragt, was habt ihr zu essen? Sie hat gesagt, Fleisch und was habt ihr zu trinken? Hat sie gesagt, Wasser. Dann hat Ibrahim also gesagt, richte ihm mein Salam aus und sage ihm, er soll seine Türschwelle festhalten. Also an dieser Tür, yani, nicht ändern. Und als Ismail also gekommen ist, hat seine Frau ihm erzählt, da war ein alter Mann und hat Ismail Aleyhisselam zu seiner Frau gesagt, das war mein Vater. Und da hat sie erzählt mit der Türschwelle, oder dass er es festhalten soll. Und da sagt Ismail Aleyhisselam, mein Vater hat zu mir gesagt, ich soll mich unsere Ehe behalten. So ja. Taib. Als Ismail Aleyhisselam alt genug war, in Sura 37, Vers 102. Als dieser, Jan Ismail, das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, das heißt alt genug, um Verantwortung zu übernehmen, auf eigene Beine stehen zu können, Jan. Und als Ismail also mit Ibrahim also war, sah er einen Traum, wie er ihn schlachtete. Sura 37, Vers 102. O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Sura 37, Vers 103. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten, und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte. Und Sura 37, Vers 104 bis 109. Und er ihn auf die Stirn geworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Ibrahim. Und was ist die Repräsentation dieses Salams? Allah sagt in Surah 37, Vers 109: Friede sei auf Ibrahim. Beziehungsweise 108 bis 109. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten: Friede sei auf Ibrahim. Welcher Ruf ist das? Im Tashahhud, wenn wir lesen: Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala alihi. Und so weiter und so weiter. Und danach: Allahumma barik ala Ibrahim. Da ist diese Implementation dieser Aya sozusagen in unserem Tashahhud. Und wir beenden hier inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Also wir sind angekommen bei der Vortragsreihe Nummer 4, oder was heißt Nummer 4, bei die Geschichten der Propheten, Teil 4. Geschichten der Propheten, Teil 4. In diesem Vortrag werden wir weiter die Geschichte von Ibrahim a.s. anschauen. Und, So, wir waren stehen geblieben, als Ibrahim a.s. die Götzen von seinem Volk kaputt gemacht hat und sein Volk gerade bei ihm war und ihn deswegen ausfragte, wer hat sie zerstört und so weiter und so weiter. Und da waren wir gerade. Und bei den Kuffar, die Sunna der Kuffar ist, also Sunna bedeutet Gepflogenheit, also Gewohnheit. Die Sunna bedeutet sprachlich eine Gewohnheit oder Gepflogenheit, eine, was man so tut, eine. Also eine Sunna der Kuffar ist, dass sie mit den Muslimen reden und die verlieren immer im Reden und die tun ihre Niederlage nicht eingestehen und dann gehen sie zum Kampf über und dann töten die Muslime zum Beispiel. Allah sagt in Surah 21, Vers 68, sie sagten: Verbrennt ihn und helfen euren Göttern, wenn ihr etwas tut. Und im Tafsir von dieser Aya, sie sammelten tagelang Holz. Da haben sie dieses Holz gestapelt und danach haben die es gebrannt. Und sogar wenn ein Vogel über das Feuer geflogen ist, er ist abgestürzt. So ein riesiges Feuer haben die gemacht. So dass Ibrahim a.s., die haben den nicht ins Feuer geworfen, sondern die haben ihn katapult und danach haben die ihn geschossen ins Feuer. Weil es so riesig, die konnten nicht nahe zum Feuer gehen. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu dem Feuer: Surah 21, Vers 69. Wir sagten: O Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim a.s. Und es wird sogar gesagt, das waren seine besten Momente in seinem Leben. Also Ibrahim a.s. ist ins Feuer gegangen, aber Allah hat zu diesem Feuer gesagt: Sei kühl, kalt, bärit jane und angenehm. Dann Ibrahim a.s. ist ins Feuer gegangen, aber es war normal. Hat die nicht verbrannt oder so. Allah subhanahu wa ta'ala hat das so gemacht. Und Ibrahim a.s., in dem Moment, wo er geworfen wurde, was sagt er? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Er wurde geschmissen, er sagt: Hasbunallah, Allah reicht mir und er ist der beste Sachwalter, yani. Wakile. Und der Hadith ist im Bukhari über Ibn Abbas, radiallahu anhu, dass Ibrahim a.s. das dort sagte. Und Muhammad s.a.w. sagte das, als die Menschen sich versammelten und er bedroht wurde und ihm gesagt wurde: fürchtet sie und das stärkte den Iman der Gläubigen. Also die Mushrikin haben sich versammelt und haben gesagt, Allah sallallahu alaihi wasallam bedroht. Und danach hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. So. Und Sura 21, Vers 70 bis 71. Sie wollten gegen ihn mit einer List vorgehen. Da machten wir sie zu den größten Verlierern. Und wir erretteten ihn und Lut a.s. in das Volk, das wir für all die Weltenbewohner gesegnet haben. Und in Sura 2, Vers 258. Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Damals, als Ibrahim sagte, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Er sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. Also Ibrahim a.s. diskutierte mit einem Herrscher, mit Nimrud. Also Ibrahim a.s. sagte, mein Herr macht Leben und er macht Sterben. Er lässt Leben und Sterben. Da sagte Nimrud, ich mach auch Leben und Sterben. Da hat er zwei vom Gefängnis genommen. Dann hat er gesagt, einen macht, tötet ihr und einen lässt ihr am Leben. Hatte so ein Beispiel gegeben. Aber Ibrahim a.s. hat auf das gar nicht geantwortet. Und da davon lernen wir, dass wir bei unsinnigen Kommentaren oder Aussprüchen nichts dazu sagen. Wir ignorieren einfach solche Aussagen. Und Ibrahim sagte, Allah bringt ja die Sonne vom Osten her, so bringe du sie vom Westen her. Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. Ja, ne, er konnte nichts mehr sagen. Allah bringt die Sonne vom Osten, bring du sie vom Westen. Und der Nimrud, der Käfer, er konnte nichts mehr sagen, weil er kann Sonne nicht bringen von Osten. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Und danach in Sura 2, Vers 260. Und als Ibrahim sagte, mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Iman steigt. Also ich habe es mit mein Iman steigt übersetzt. Das ist meine eigene Übersetzung. Er, Allah, sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf jeden Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. So, Ibrahim a.s., er hatte Ilm al-Yaqin. Er hatte Gewissheit, yani Yaqin, dass Allah Macht über alle Dinge hat, yani ala kulli shay'in qadir, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er wollte Ein al-Yaqin, dass er das mit den Augen sieht. Allah seine Macht mit Augen sieht. Deswegen hat er gesagt, Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mauta. Dann sagt Allah, qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Danach, Ibrahim a.s. sagte, mein Herr, zeig mir, wie du die Toten lebendig machst. Allah sagte, glaubst du nicht? Er sagte, doch, aber damit mein Herz im Iman Ruhe findet, sozusagen, damit mein Iman steigt. Danach hat er vier Vögel genommen, hat er tot gemacht, getötet, hat er auf Berg gemacht. Und danach hat er geguckt und Allah hat die wieder lebendig gemacht, hat sie fliegen lassen zu Ibrahim a.s. Damit Ibrahim a.s. sein Iman steigt. Also von Ilm al-Yaqin zu Ain al-Yaqin. Das ist eine höhere Stufe im Iman. So. Und niemand glaubt an Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. war der einzige Mu'min auf ganzer Welt. Einzige Mu'min außer Lut a.s. Sein Neffe, yani. Also Ibrahim a.s. war sein Onkel von Lut a.s. Lut a.s. ist auch ein Prophet und den werden wir inshallah beim nächsten Mal besprechen, glaube ich, oder das übernächste Mal. Und Sura 29, Vers 26. Da glaubte Lut an ihn oder ihm. Also Lut a.s. glaubte an Ibrahim a.s. Und in der Aja weiter, also Sura 29, Vers 26. Lut a.s. sagte, ich werde zu meinem Herrn auswandern. Er ist ja der Allmächtige und Allweise. Also sie mussten von ihrer Heimat auswandern. Und wohin sind sie gegangen? Das sehen wir in Sura 21, Vers 71. Und wir erretteten ihn, Ibrahim, und Lut in das Land, das wir für all die Weltenbewohner gesegnet haben. Was ist das gesegnete Land? Eschem. Ja, eine Syrien, Palästina, Jordanien, Libanon heute. Also Allah sagt, er hat Ibrahim a.s. Lut gerettet in das Land, was er für gesegnet hat. Also Ibrahim a.s. und so weiter mussten aufwandern. So. Und auf dem Weg dahin kam er durch ein Land vorbei, das Haran hieß. Und das Haran war in Schem. Die Leute von Haran pflegten Sterne anzubeten. Also die haben Ibadah zu den Nujum gemacht, zu den Sternen. Sternen haben die Ibadah gemacht. Sie gingen nachts raus und suchten sich am Nachthimmel einen Stern raus, um diesen anzubeten. Also dieses Volk von Haran ist nachts rausgegangen, hat sich im Himmel geguckt, hat einen Stern gesehen, hat Ibadah gemacht zu diesem Stern. Und Ibrahim a.s. überlegte dann, wie er mit diesen Leuten Dauer machen kann. Und er ist mit denen nachts rausgegangen. Allah sagt in Sura 6, Vers 76. Als die Nacht über ihn hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte, das ist mein Herr. Als er unterging aber, sagte er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Und das sagt Ibrahim a.s. vor allen, damit sie an seine Dauer hören. Und danach sah er den Mond. Sura 6, Vers 77 bis 79. Als er dann den Mond aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, wenn mein Herr mich nicht recht leitet, werde ich ganz gewiss zum irregehenden Volk gehören. Das sagt er auch vor allem. Und dann in der nächsten Aja, als er dann die Sonne aufgehen sah, sagte er, das ist mein Herr, das ist größer. Als sie aber unterging, sagte er, o mein Volk, ich sage mich ja von dem los, was ihr ihm beigesellt. Also Ibrahim a.s. ist mit diesen Leuten rausgegangen nachts, hat den Stern gesehen, hat gesehen, die geht unter. Da hat er gesagt, das ist nicht mein Herr, weil der geht unter. Allah subhanahu wa ta'ala geht nicht unter. Da hat er den Mond gesehen und dann ist der Mond untergegangen, hat gesagt, das ist auch nicht mein Rab. Und da hat er Sonne gesehen, ist Sonne auch untergegangen, hat auch gesagt, das ist auch nicht mein Rab. Ibrahim a.s. vor allem, damit die Leute nachdenken. Und in Sura 6, Vers 75. Und so zeigten wir Ibrahim das Reich der Himmel und der Erde und damit er zu den Überzeugten gehöre. Also diese Aja ist vor den Ayat mit Sonne, Mond und Stern. Manche Mufassirun, also Korangelehrte, Koranerklärer sagen, er kannte die Wahrheit nicht. Also Ibrahim a.s. hat nach ihr gesucht. Aber Ibn Kathir rahimullah sagt, dass diese Ansicht falsch ist, weil er sagt, wir können von keinem Gesandten erwarten, dass er Schirk treibt. Also Ibrahim a.s. wusste natürlich, dass die Sonne nicht sein Gott ist und so weiter. Er hat das nicht gesagt, weil er daran geglaubt hat, sondern um Dauer mit den Leuten zu machen. So. Jetzt Sura 6, Vers 80 bis 83. Also Ibrahim a.s. debattierte viel mit seinem Volk, hat viel mit seinem Volk geredet, Dauer gemacht, mit Nimrud, sogar Volk von Haran und so weiter. Also Sura 6, Vers 80 bis 83. Sein Volk stritt mit ihm, also mit Ibrahim a.s. Er sagte, wollt ihr mit mir über Allah streiten, wo er mich doch schon recht geleitet hat? Ich fürchte nicht, was ihr ihm beigesellt, außer dass mein Herr will, dass ich es fürchte. Mein Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Bedenkt ihr denn nicht? Wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat? Welche der beiden Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst? Und Ibrahim a.s. sagt, Jane, warum sollte ich Angst haben? Allah subhanahu wa ta'ala ist bei mir und er machte Dauer vor allen Leuten, vor ganzem Volk und er war alleine. Er hat gesagt sozusagen, warum sollte ich Angst haben? Allah ist mit mir und die sind ganz alleine. Hat keine Angst, Jane. Das ist eine sehr hohe Stufe von Iman. Und diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. Yani mit Ungerechtigkeit verdecken, mit Schirk, yani. Die ihren Glauben nicht mit Schirk vermischen, yani. Und das ist unser Beweismittel, den wir Ibrahim gegen sein Volk gaben. Wir erhören, wen wir wollen, um Rangstufen. Gewiss, dein Herr ist allweise und allwissend. Ibrahim a.s., er machte viel Reise. Er war sehr viel auf Reise. Er verließ dann das Volk von Haran und er ging nach Mısır, nach Ägypten. Als er in Ägypten angekommen ist, hat der König gehört, dass Ibrahim, dass es einen Mann gab, der mit der schönsten Frau unterwegs war, mit Sarah. Also Ibrahim a.s., seine Frau hieß Sarah. Und Und Rasulullah s.a.w. sagte in Bukhari, Ibrahim a.s. hat niemals gelogen, außer dreimal. Zwei waren für Allahs Wohlgefallen. Eins, als er sagte, ich bin krank. Das andere Mal, als er sagte, der große Götze war es, also wo er diese Götzen kaputt gemacht hat. Und das dritte Mal, als er sagte, seine Frau ist seine Schwester. Und er meinte ja seine Schwester im Dien. Weil er war mit seiner Frau einzige Mu'minin. Ibrahim a.s. und seine Frau Sarah waren einzige Mu'minin. Und der König hat gehört, da ist ein Mann mit einer schönen Frau. Da er wollte die Frau so sehen und so weiter. Da hat Ibrahim a.s. gesagt, das ist meine Schwester. Hätte er gesagt, das ist meine Frau, die hätten Ibrahim a.s. getötet. Deswegen musste er so machen. Und der König hat dann Sarah